Also hier sind ganz viele Plätze, da kann man gerne sich hinsetzen, wenn man mag. Ich kann ja schon mal so ein bisschen anfangen. Also wir von der Plattform freuen uns total, dass der Abend heute mit Anna und der Wohnprojektgruppe El Caracol zustande kommt. Und wir freuen uns hier in intensiver kleiner Runde zu sprechen. Ja, auch vom ganzen Team Plattform, was heute nicht alle, wo nicht alle da sind, sollte ich auch nochmal ausrichten, dass alle ganz gespannt sind auf die Fotos, auf die Inhalte. Wir werden berichten und schauen, was heute dabei rauskommt. Und dann würde ich schon gleich übergeben auf Anna. Vielen, vielen Dank. Was sind denn die anderen? Ich weiß nicht, ja, jetzt ist niemand mehr da. Ja, dann warten wir da. Das ist ja super. Das ist schon mal den Test gemacht, das machst du gleich nochmal. Aber wenn ich ihn aufklappe, ist es wieder da. Dann müsste es eigentlich wieder bekommen. Ja, perfekt. Das ist schöner, wenn da hinten der Dio schon ist. Besser. 100%ig sicherlich nicht. Ich mache jetzt mal einen Test und wir halten die Luft. Ansonsten wäre es ein Test ist da. Bewegt sich was am Rechner? Schau mal. Also ich muss ein bisschen nachhelfen, unauffällig. Ja, jetzt geht's. Meine Benutzeroberfläche, aber ist ja nicht so sexy. Ich mach's das trotzdem mal zu und du bist ja da. Ich bin da, ja. Dann sitzt er wieder drin. Ja, das war ich jetzt. Das ist verrückt. Hexerei, oh, das ist aber noch verrückter. Wo sind denn die Rauchen? Geht gleich ab wie eine Rakete. Hier ist gleich die Ich bin angespannt wie eine Rakete. was soll der Ratsch? Ja. Können wir eine Live-Schaltung vors Haus machen? Was soll man sprechen? Ganz schön dreist, was ihr da macht. Ja? Ihr macht eine Veranstaltung aus und ich sitze hier und wir wollen anfangen und ihr seid nicht da. Spinnt ihr eigentlich? Ja, das ist toll. Schön hier abends hier in unserem Raum zu sitzen und das auf sich wirken zu lassen. Ein bisschen zu sein. Einfach nur da sein. Das ist einfach dufte. Ja. Und wir setzen das immer so abwechselnd. Was macht er da hin? Sehr interessanter Versuch, würde ich sagen. Aber hier wäre noch Platz für das Mikro frei. Ich will auch beobachten. Jetzt fangen wir da mal an, ne? Jetzt probiere ich mal eine. Ja, ich freue mich, dass El Caracol da ist. Und ich freue mich, dass der Matthias jetzt auch noch dazugekommen ist, weil die Wohnsituation ja noch mal brisanter geworden ist die letzten Wochen mit den Flüchtlings. Deswegen können wir gerne darüber auch sprechen. Also erst würde ich anfangen, vielleicht einfach über El Caracol zu sprechen, wie ihr euch organisiert und wie ihr sowas angeht. Genau. Also vielleicht könnte man anfangen, mal zu erklären, wer ihr überhaupt seid und zum Beispiel auch über das Syndikat. Ja. Ja, also ich bin der Simon. Ich wohne in der Liegsalz 8, das ist das erste und einzige Mietshäuser-Syndikatsprojekt in München. Da wir uns vermehren wollen, kam so ein bisschen auch von uns und sozusagen von Umfeld, Freunden, Bekannten die Initiative, dass man gesehen hat, okay, es gibt diese Debatten über Leerstand in München. Groß aufgezogen war das ja im Lehel mit der Pilotistraße, wo die meisten Wohnungen sozusagen seit Jahren leer stehen. Da haben wir gesagt, wir ergreifen die Chance und versuchen an die Stadt heranzutreten und dieses Haus praktisch zu bekommen von der Stadt. Also eine Sinn, den Leerstand einer sinnvollen Verwendung zuzuführen, das heißt einem Wohnprojekt, in dem wir selbstverwaltet wohnen wollen und ja, günstige Mieten realisieren. Und dazu eignet sich das Mietshäuser-Syndikats-Modell recht gut, weil das sozusagen das ein Modell ist, was ähnlich einer Genossenschaft funktioniert, aber praktisch ja, keine Genossenschaft ist, sondern ein Modell, in dem ein Haus gekauft wird mit einer GmbH, also es wird eine GmbH gegründet und diese GmbH hat dann zwei Teilhaber, das eine ist der Hausverein, also von allen Menschen, die in dem Haus wohnen, das andere ist ein bundesweiter Verein, eben das Mietshäuser-Syndikat, in dem wieder alle anderen Häuser bundesweit mit drin sind. Das heißt, beide Teilhaber haben dann ein Stimmrecht in der GmbH und können eben mit einem Vetorecht verhindern, dass das Haus wieder veräußert wird, irgendwie profitabel verkauft wird oder umgestaltet wird, Luxus saniert wird, wie auch immer. Also darüber, über diese Struktur ist garantiert, dass das Haus eben nicht wieder auf den Spekulationsmarkt landet. Genau, prinzipiell ist es so, dass wir in der Gruppe, glaube ich, uns verschiedene Modelle vorstellen können. Wir haben jetzt dieses Mietshäuser-Syndikats-Modell so als favorisiertes Modell gewählt, aber prinzipiell sind wir an die Stadt herangetreten und haben gesagt, wir können uns verschiedene Wohnformen oder verschiedene Organisationsformen vorstellen. Hauptsache für uns ist, dass wir ein Haus bekommen von der Stadt, das wir selbst verwalten können und dass wir das eben zu einem Preis bekommen, dass wir auch tatsächlich dann ja, günstige Mieten garantieren können. Soweit vielleicht erstmal. Also. Also bei der Leaksalz ist es doch so, dass das Haus von euch gekauft wurde. Und bei dem, also bei El Caracol ist eher der Gedanke, dass man schon mietet eigentlich, oder? Ja, prinzipiell haben wir das nicht ausgeschlossen, dass, dass die Stadt uns sozusagen auch was über eine andere Form gibt, irgendwie vermietet. Aber wir wollen eben in Selbstverwaltung wohnen und das heißt im Endeffekt natürlich von der rechtlichen Struktur her, dass wir das Haus irgendwie auch in Eigentum oder in Besitz, wie auch immer, sozusagen übernehmen müssten. Also nach dem, was wir favorisieren, wäre das so, dass die Stadt uns zu einem politischen Preis so ein leerstehendes Objekt verkaufen würde, wir dann da in einem Eigenregie umbauen würden und praktisch den Kaufpreis dann langsam über Miete wieder abstottern. Also das ist sozusagen das Modell, dass man viele Kredite aufnimmt, eben nicht einen großen bei einer Bank, die dann irgendwie 5, 6, 7% Zinsen nimmt, sondern eben viele kleine Kredite bei Freunden, Bekannten, die einem 500 bis 10.000 Euro leihen können, das sozusagen zu einem auch politischen Zins einem leihen, also irgendwas zwischen 0 und 3%, sagen wir immer. Und dann sozusagen hast du nicht so viele Zinskosten, du hast einfach weniger Kreditkosten und kannst dann sozusagen tatsächlich die Kredite langsam über 100 Jahre oder wie auch immer abbezahlen und musst eben nicht so wahnsinnig viel ausgeben für diese hohen Bankkredite und dadurch kommen dann halt günstige Mieten auch zustande. Und es ist halt auf Dauer angelegt, also im Gegensatz zu einem städtischen Modell, wo irgendwie Sozialwohnungsbau gefördert wird, die ja meistens dann 10, 20 Jahre sozusagen sozialen Wohnungsbau fördern, aber nach 20 Jahren ist das Ganze wieder vorbei und der Besitzer kann sich dann entscheiden, ob er weiter soziale Mieten hat oder ob er sozusagen zu Marktpreisen weiter vermietet. Das wäre beim Syndikatsmodell natürlich überhaupt nicht so. Also da geht es einfach wirklich darum, dass man die Mietkosten eigentlich konstant hält auf dem Niveau, auf dem man sozusagen von Anfang an hatte. Also wirklich konstant einfach mit der Miete die Kredite abbezahlt. Und also ihr habt speziell die Stadt, habe speziell die Stadt angesprochen, weil es so viele Stadt gibt in München. Und habt ihr dann mit Briefen einfach angefangen oder versucht Termine auszumachen? Und genau. Und dann seid ihr weitergegangen und habt dann Besetzungen gemacht, aber jetzt nicht wirkliche Besetzungen, sondern symbolische Besetzungen, soweit ich es verstanden habe, in der Galierstraße, Pilottistraße und Kegelhof. Vielleicht könnt ihr vom Kegelhof was erzählen, wie das verlaufen ist oder wie ihr überhaupt sowas organisiert und angeht. Also erstmal nochmal, wie wir überhaupt irgendwie an die Stadt rangetreten sind, weil ist ja immer nicht so einfach, dass einen die einen Termin geben und wie er angefangen hat, das war noch vor den Wahlen, da war alles noch relativ einfach und rosig. Also wir sind dann teilweise einfach ins Rathaus rein und haben geklopft und gesagt, wir wollen jetzt mit euch sprechen und hatten dann auch relativ schnell Termine bekommen und auch irgendwie Briefe bekommen, wie toll sie unser Projekt finden und dass sie es fördern wollen und dass sie generell überhaupt nicht abgeneigt sind. Es war natürlich dann nach den Wahlen anders. Also wir haben jetzt vor kurzem einen Brief vom Dieter Reiter bekommen, den wir schon seit Ewigkeiten gefragt haben, ob wir endlich mal einen Gesprächstermin haben können. Und jetzt hat er uns eigentlich eine Totalabsage bekommen, mit der letzten Begründung noch, dass ja momentan irgendwie so viele Flüchtlinge kommen und Armutszuwanderung und dass sie eben deswegen nichts für uns haben. Was natürlich ein bisschen albern ist, weil die Flüchtlinge in diesen Leerständen nicht drinnen sind. Also sie sind ja immer noch leer und die geben sie ja auch nicht her, diese Häuser. Ja, und vor allem, du hast mir ja erzählt, dass ihr das auch mit reingeschrieben habt, dass wenn ihr so einen Leerstand kriegen würdet, dass ihr auch vorhabt, eventuell Flüchtlinge auch mit aufzunehmen. Also bevor es jetzt, ja. Also auch vor Monaten habt ihr das ja auch schon genau, mit reingeschrieben. Genau, das können wir uns eben gut vorstellen. Also wenn, je nachdem, wie groß dieses, also wir sind jetzt 25 Leute zusammen, aber je nach Projekt wäre es natürlich toll, irgendwie noch andere Projekte damit umzusetzen. Wenn das natürlich ein großes Haus wäre, dann wäre es toll, irgendwie noch andere Leute reinzuholen, die da wohnen können. Es kommen ganz viele aus dem Freundeskreis, die natürlich auch fragen, irgendwie könnte man da dann mit rein, wenn man irgendwann mal überhaupt was bekommen könnte. Aber es wäre auch toll, irgendwie ein Projekt umzusetzen, wo man tatsächlich mit Leuten zusammenlebt, die halt keine Chance auf dem Wohnungsmarkt wirklich haben. Und da haben wir uns halt schon überlegt, mit Flüchtlingen zusammenarbeiten, zusammen zu wohnen, könnten wir uns gut vorstellen. Also bei uns haben auch schon einige mit Flüchtlingen, also kennen sich ja gut aus und sind viele Sozialarbeiter und dann wäre die Überlegung, ob man mit einem anderen Sozial-, also mit unbegleiteten Jugendflüchtlingen ist es ja nicht so einfach, da brauchst du dann nochmal irgendjemanden von der Jugendhilfe, aber da hätten wir tatsächlich gerne irgendwie so ein Projekt umgesetzt. Aber nachdem wir eben überhaupt keine Chance hatten, irgendwie dachten wir, jetzt machen wir mal so Besetzungen, so symbolische Besetzungen und da sind wir eben dann in diesem Kegelhof und wussten in dem Moment eigentlich noch gar nicht, wie da diese Verhandlungen waren. Und die Frau vom, vom Bezirksausschuss, die hat uns dann eben erzählt, wie das lief. Also der hätte in den Kindergarten rein sollen und auch Wohnungen für Leute, die keine Chance auf dem Wohnungsmarkt haben. Aber jetzt ist es eigentlich so, wie es frei finanzierte Wohnungen und Verwaltungsgebäude für die GWG. Und was kommt noch rein? Und ein Altersheim, aber auch wiederum für Leute, die sich gut leisten, also die halt sich teure Wohnungen leisten können. Also alles so am Bezirksausschuss vorbei geplant und leider, weil das wäre ja so toll eigentlich, das Gebäude, da wirklich irgendwie was zu machen für die Öffentlichkeit oder so kulturelle Räume für die Öffentlichkeiten dann noch zu schaffen. Aber es war interessant, wie die Stadt da an allen eigentlich so vorbei oder die GWG an allen so vorbei plant und dann im Grunde doch machen, was sie wollen. Du hast eigentlich wenig Chance darauf, irgendwie so einen Einfluss zu nehmen, habe ich das Gefühl gehabt. Weil die hatten ja schon ewig gekämpft und dann hieß es, es ist zu dunkel für den Kindergarten und es hieß aber dann in einem Zeitungsbericht, es werden irgendwie 7 oder 11 Bäume gefällt. Es ist ein Kindergarten, ein Kinderspielplatz daneben und ein Jugendheim daneben. Und ich glaube, dass sich das eh alles nicht mehr verträgt, wenn dann diese frei finanzierten Wohnungen drin sind und dann dieses Jugendheim und der Spielplatz, also Hypothese, also kann sein. Wie seid ihr in das Gebäude reingegangen, also bei dieser symbolischen Besetzung? Also ihr habt zuerst mit der... Wir waren nicht im Gebäude drinnen, wir waren nur im Vorhof. Ach so, ihr wart im... Ah, okay. Weil bis dahin war dann schon längst jemand da von der GWG und auch die Polizei und... Die haben das dann, wollten uns eigentlich ganz weg haben, aber wir durften dann von der Polizei aus vor den Toren weiter unser Projekt durchführen. Ihr habt, wie lange wart ihr da? Ein paar Tage? 2 Tage. Ja. Geplant waren 3, 2 Tage. Und, also es gibt ja auch Fotos davon, die da hinten laufen, aber ich finde es auch interessant, wie ihr das macht. Das ist jetzt sehr... sympathisch, also für alle möglichen Leute, das ist ja eher wie so ein Bierfest oder sowas, schaut das aus mit Bierbänken und netten Schildern und also es ist sehr einladend jetzt, also jetzt nicht wie eine aggressivere Demo, sondern sehr einladend, dass man, dass auch viele Leute auf euch zukommt wahrscheinlich, oder? Also wo die Nachbarn auch da. Genau, wer hat denn mit den Nachbarn gesprochen? Also man muss sich das so vorstellen, der Kegelhof ist ein unheimlich schönes Objekt, umrankt von einem kleinen Bach, ein Stadtbach, und war auch eine Papiermühle, angeblich die älteste Papiermühle, scheiß mich tot, Europas. Und wir haben halt so ein sehr freundlich buntes Anwohnerschreiben gestaltet und haben das irgendwie die Anwohner irgendwie verteilt. Und einige mussten ja auch im Gelände übernachten. Die ehrenvolle Aufgabe hatte der Simon und seine Holde und der Jörg und der Klaus und meine Wenigkeit. Das war sehr lustig, weil wir haben uns dann in Isomatten und Schlafsäcken da, ihr habt euch im Gebüsch versteckt, ihr Schweine, aber ich und die anderen älteren Herren, wir lagen dann da quasi offen einsichtig und das war sehr lustig, weil in der Früh kamen dann wirklich so klassischen Rentner mit Hund und der hat sich direkt neben unseren Schlafsack aufgebaut und gewartet, bis der Erste die Augen öffnet, um dann mit uns zu diskutieren. Und das Interessante war, dass das ganze Viertel eigentlich total mit dem Thema verbunden war und auch relativer Stunk da in der Nachbarschaft ist, weil dieser Kegelhof jetzt eben in Wohnungen, in Luxuswohnungen umgewandelt wird und das generell hat die Leute, also den Rentner, mit dem wir da gesprochen haben, der hat uns eben erzählt, seine Frau hat Krebs und wenn die stirbt, kann er sich die Wohnung, die eine GEW-Wohnung ist, einfach nicht mehr leisten und dann muss er das Viertel verlassen und man merkt es halt einfach, dass dieses Viertel, halt, das kennt man bei München eigentlich aus jedem Viertel, dass es auch da in einem Umbruch ist, das ist wahnsinnig idyllisch und schön, da geht er hin, das ist wirklich jetzt noch wirklich richtig toll da, aber man sieht halt, das ist quasi, der Anfang vom Ende ist eingeläutet, man merkt, dass eben überall einfach irgendwie da schon umgewandelt wird in teures Wohnen und es ist halt einfach auch schönes, idyllisches Wohnen, weil man wohnt super zentral mit einem Bach und mit Grün und es ist nett und jetzt wohnen halt da noch kleine, einfache Leute, es sind sehr viele GEW-Wohnungen, aber man merkt, das wird nicht mehr lang so sein. Indirekt auch, glaube ich, die Begründung von der GWG gewesen, also die haben in Schreiben immer wieder darauf hingewiesen, dass sich dieses Objekt GWG nicht für sozialen Wohnungsbau eignen würde, ohne das weiter auszuführen, also ist offensichtlich einfach zu schön für sozialen Wohnungsbau, man kennt es in München, sozialer Wohnungsbau findet an der Straße statt und dann ist das sozusagen die Schallschutzmauer für die schönen Wohnungen, die dahinter im Innenhof oder wie auch immer dann sind. Und das Krasse ist eigentlich, dass man sich vor Augen führen muss, dass die GWG eine städtische Wohnbaugesellschaft ist. Das heißt, die ist sozusagen privatisiert, ist aber eigentlich sozusagen Mehrheitseigner oder ist eine GmbH, also sozusagen der Aufsichtsrat oder wie auch immer im Vorstand, ist eigentlich sozusagen von der Stadt bestimmt, also vergleichbar mit den Stadtwerken. Ja. Ist privat, eine private Firma, aber im Auftrag der Stadt unterwegs und sollen auch sozusagen so einen städtischen Wohnungsmarkt eben auch günstige Wohnungen zur Verfügung stellen, aber agieren im Prinzip genauso wie halt andere private Immobilienfirmen auch, dass sie halt sagen, gut, das können wir gut vermarkten, das können wir gut teuer verkaufen und wir müssen uns sozusagen nach den Marktmechanismen richten und wenn wir es teuer verkaufen können, super, dann machen wir viel Geld damit. Also vielleicht, weil du vorhin gefragt hattest, irgendwie mit diesem offenen Konzept, ein ganz wichtiges Anliegen war für uns eigentlich immer von vornherein, als wir in die Stadt herangetreten sind, dass wir nicht die Einzigen sind, die die Wohnungen suchen, nicht die Einzigen sind, die ein Wohnprojekt organisieren wollen, auf die Beine stellen wollen. Das hatten auch sozusagen vor unseren ersten Schreiben schon Kontakt mit anderen Initiativen und haben immer auch sozusagen parallel zu der Forderung, wir wollen ein Haus von der Stadt bekommen, auch immer die Forderung gehabt, wir wollen einen runden Tisch. Wir wollen, dass ein runder Tisch eingerichtet wird, wo praktisch die Stadt sich hinsetzt mit verschiedenen Initiativen, wie zum Beispiel auch der Wagenplatz Olga, wie andere Initiativen, eine Mietinitiative in Schwabing, haben wir kennengelernt, die schon länger auf der Suche sind nach so einem Art selbstverwalteten Projekt, mit so all solchen Projekten sich an den Tisch setzen und sagen, ja, was kann man tun, damit auf so einem angespannten Wohnungsmarkt wie München solche Projekte realisiert werden, die dann auch noch bezahlbar sind. Also was kann die Stadt da tun? Kann die günstige Kredite zur Verfügung stellen, zinslose Kredite zur Verfügung stellen? Kann sie sozusagen vielleicht auch mal in die Richtung gehen, dass sie sagt, sie enteignet, wenn irgendwie Wohnungen von Privaten Ewigkeiten leer stehen, was es ja in München auch immer wieder gibt, also dass Wohnungen einfach sozusagen, Häuser einfach verrotten und eigentlich sozusagen gegen das Gesetz, Mietheil gegen das Gesetz verstoßen, aber die Stadt sozusagen nichts dagegen unternimmt. Also man hätte die Möglichkeit, da einzuschreiten, aber die Stadt tut es nicht. Und diesen runden Tisch haben wir immer eingefordert, ist nie verwirklicht worden. Das war sozusagen auch dann immer so ein Anliegen bei dieser Besetzung im Kegelhof zu sagen, okay, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir es jetzt. Dann machen wir jetzt einen runden Tisch und den machen wir jetzt hier im Kegelhof, weil sich das sozusagen eignet, um auch mal über genau solche Objekte zu sprechen und laden eben ein. Aber wir sind praktisch, bevor wir wirklich so einen runden Tisch einrichten konnten, dann tatsächlich vertrieben worden aus dem Innenhof. Also der Plan war natürlich auch ins Gebäude reinzugehen irgendwann, waren da sozusagen abwartend. Und ja, sozusagen am Abend, als einigermaßen sozusagen eine kritische Masse erreicht war im Publikum, war dann eben schon die GWG da und war die Polizei da, die sozusagen klipp und klar gesagt haben, entweder geht jetzt oder es kommt hier irgendwie bewaffneten Mannschaften irgendwie vorbei und vertreiben euch hier raus ungefähr. Also. Das haben Sie wirklich gesagt? Ja, also es war schon die klare Ansage sozusagen, ihr müsst jetzt gehen, sonst wird mehr Polizei kommen. So, ja. Also. Wie schätzt ihr das ein mit dem, also wenn man jetzt wirklich besetzen würde, wie das jetzt, was jetzt so der Stand wäre, wie die bayerische Polizei auf sowas reagiert? Also man weiß ja in der Vergangenheit, dass es ja komplett unmöglich ist und sehr aggressiv vorgegangen wird, wenn man sowas macht und innerhalb von 24 Stunden eigentlich wird das Haus dann wieder geräumt. Meint ihr, das hat sich vielleicht... Das ist jetzt vielleicht eine Möglichkeit, also denke ich mir jetzt, das ist vielleicht jetzt meine persönliche Meinung, dass es jetzt vielleicht eine Möglichkeit besteht, weil die Leute in der Stadt so, es so viele Gründe gibt, sich dagegen zu wehren, dass es vielleicht jetzt wirklich eine Zeit, an der Zeit wäre, dass man sowas wirklich probiert, also richtiges Besetzen. Oder wie schätzt ihr das ein? Ich glaube, wahrscheinlich alle ein bisschen unterschiedlich irgendwie in der Gruppe. Also wir haben schon viel drüber geredet irgendwie in der Gruppe, wie es ist sozusagen wirklich zu besetzen und dann auch mal nicht zu gehen, wenn sozusagen die ersten Androhungen kommen. Also ganz klar war sozusagen bei uns immer sozusagen die Strategie, das natürlich irgendwie langsam eskalieren zu lassen. Also deswegen auch erstmal sozusagen städtischen Besitz, in städtischen Besitz reinzugehen, weil klar ist, wenn geräumt wird, muss es der Eigentümer anordnen. Also es war in der Vergangenheit so, dass die Polizei das dann einfach gemacht hat. So kenne ich aus Erzählungen. Ich bin auch nicht so, so alt, dass ich sozusagen die 80er-Jahre-Besetzung oder so oder 70er-Jahre-Besetzung mitbekommen hätte. Aber aus Erzählungen ist es so, dass die Polizei das sozusagen im vorauseilenden Gehorsam gemacht hat, aber eigentlich Gesetzeslage ist, der Eigentümer muss es anordnen. Der muss sagen, der muss die Polizei anrufen und anzeigen, dass da jemand unbefugt sein Haus betreten hat. Und natürlich ist die politische Lage so, dass das die Stadt sich eigentlich vielleicht nicht unbedingt so leisten kann in der Situation, wenn so viel leer steht, wenn es so in den Medien ist, wenn es so in der Öffentlichkeit verhandelt wird, dass die Stadt dann vielleicht nicht hingeht und sagt, wir räumen, das haben sie auch bei den Goldgrundaktionen ja erstmal nicht gemacht, haben sie bei uns ja auch erstmal nicht gemacht, haben uns dann sozusagen vor die Tür verwiesen und wir durften dann dort sozusagen eine Dauermahnwache, eine Dauerkundgebung machen. Aber also meine Einschätzung ist, man müsste es eigentlich mal probieren. Also, aber ein bisschen sozusagen, ein bisschen gebremst wurde ich schon auch, also in meiner Einschätzung, kann ja vielleicht andere auch noch was dazu sagen, von der Kegelhof-Aktion, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es sehr schnell sehr viele Leute da waren. Also tatsächlich auch in München sozusagen irgendwie in der Szene oder auch in sozusagen in der Bevölkerung noch so ein bisschen so eine Lethargie da ist und sich nicht so wirklich so wahnsinnig viele Leute mobilisieren lassen für Mieterrechtsdemos, für sozusagen auf die Straße zu gehen und dann auch sozusagen den Konflikt auszutragen, sage ich jetzt mal. Ja. Also und das, ja, also mit 20 Leuten wirst du so eine Besetzung nicht halten können. So, also da bräuchte man schon mehr, die irgendwie außen rumstehen, applaudieren oder irgendwie mitmachen wollen. Ne. Ich fand es auch interessant, dass ihr symbolisch besetzt habt, da hat man, wenn man es gehört hat, einfach auch schon einfach angefangen hat, darüber wieder nachzudenken, über das Besetzen und darüber zu sprechen. Also dass es schon mal dann wieder in die Köpfe kommt. Also glaube ich schon bei vielen, also natürlich sind es jetzt nicht alle Menschen, also wahnsinnig viele Leute in der Stadt, aber vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich steigert. Also jetzt auch wieder mit dem Thema mit den Flüchtlingen, das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Brisanz, dass das noch mehr diskutiert wird jetzt. Aber ich meine, was vielleicht ganz wichtig ist, so einfach als Info zu wissen, es gibt städtischen Leerstand und es sind aktuell, also ich habe heute was von 1200 Wohneinheiten gehört, aber es mag auch einfach nur, aber allein über 600, das sind einfach, und wir hatten auch mal so eine Liste, das ist wirklich eine lange Liste und man glaubt gar nicht, wie viele Objekte leer stehen, die sind im Besitz der Stadt. Und auch wenn Sie den Eindruck erwecken möchten, Sie wären alle irgendwie die letzten runtergekommenen, abrissfähigen Gebäude, die man nicht mehr betreten darf, es ist in der Tat nicht der Fall, sondern es sind viele Häuser, die bis vor wenigen Jahren sogar noch bewohnt worden sind und die stehen einfach leer. Und das finde ich eigentlich das Unding, dass man A, dieses nicht nützen kann und B, das da brach liegt und eigentlich nur darauf gewartet, weggeschoben zu werden, damit dann das Grundstück verwertet werden kann oder es irgendwie für ein teures Geld verkauft werden kann. Und das ist eigentlich das Bittere, dass und die Stadt ist ja der einzigste Player, der so Freiräume geben könnte, weil wir sind alle nicht in der Lage, uns in diesen Verhältnissen irgendwie nur ansatzweise auf dem freien Wohnungsmarkt was kaufen zu können oder sowas. Also, und ich finde, das ist ein bisschen bitter, dass er so, und es ist ja nicht so, dass es in anderen Städten auch so wäre. Und Hamburg ist mit München vergleichbar, also von der Mietpreishöhe, und da ist es aber eine ganz selbstverständliche Geschichte, wenn Wohnprojekte an die Stadt herantreten, dass die Stadt denen Objekte zur Verfügung stellt. Also das ist einfach eine ganz klare Linie und deswegen gibt es in Hamburg einfach eine ganz große, gut, die haben eine andere Tradition, die haben auch ziemlich gekämpft dafür, aber mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Hausprojekten, wo das einfach gang und gäbe ist, und in München gibt es gar nichts. Also das ist einfach ein Missverhältnis, das sich nicht erklären lässt. Ich meine, ich kann auch persönlich erzählen von meiner Erfahrung jetzt, weil ich gerade auch aus meiner Wohnung fliege und das ist auch so ein städtisches Haus, was, also es hat der Stadt gehört, oder eigentlich gehört es noch der Stadt, und vor ein paar Jahren haben wir einen Brief bekommen, dass es jetzt der GWG gehört, aber GWG ist ja im Endeffekt ja auch die Stadt, und wenn man mit der GWG aber spricht, dann tun sie immer so, als würde die Stadt ja Druck ausüben auf sie, aber eigentlich ist es nicht städtisch, also man hat das Gefühl, dass GWG wurde so erfunden, um nochmal so eine Barrikade oder einen Abstand zu finden, sodass die Stadt so ein bisschen das so verschieben kann und denen die Schuld geben kann. Und in meinem Haus ist es so, das war ja auch zufälligerweise, wolltet ihr ja auch eigentlich in das Haus auch mal rein. Und das wird so seit 8 Jahren oder nee, länger eigentlich, 10, 12 Jahren wird das immer mehr geleert. Also halt natürlich immer, wenn der Vertrag gewechselt wird, muss die Person dann ausziehen oder teilweise haben Leute auch Geld bekommen, um auszuziehen. Also und jetzt seit einem Jahr sind wir nur noch 4 Wohnungen im Haus und jetzt genau, was du auch erzählt hast, man hat gemerkt, wie sie die Wahlen abgewartet haben. Und direkt, wo die Wahlen dann durch waren, haben alle, also auch nicht nur die Leute, die in meinem Haus wohnen, sondern andere Freunde, die auch in solchen Häusern wohnen von der Stadt, haben alle denselben Brief bekommen, dass man jetzt ein halbes Jahr Zeit hat, um auszuziehen. Aber der Druck wurde halt dann erhöht und eigentlich müssen wir viel schneller, also wir müssen jetzt in ein paar Wochen ausziehen und man sieht es einfach jetzt, dass es genau dieselbe Taktik ist überall in der ganzen Stadt. Und das, also was ich wirklich Wahnsinn fand, dass es wirklich exakt derselbe Brief ist, der an alle rausgegangen ist. Und wo ich dann auch eure Briefe gelesen habe, habe ich dann auch diese Ähnlichkeiten gesehen. Also wo man einfach sieht, es gibt natürlich gibt es das, aber es gibt halt so eine Form, die halt immer an alle rausgeschickt wird, auch wenn man nachfragt, ob man Leerstand nützen kann, also anderen Leerstand. Genau, also man kann, also was uns jetzt auch passiert ist, dass die natürlich versuchen irgendwie immer sehr nett zu uns zu sein und so zu tun, als würden sie auch Sozialwohnungen und sowas unterstützen und anzubieten, und wir werden jetzt verlagert in eine Wohnung, die Viertel davon ist, was wir bis jetzt hatten und derselbe Preis ist. Und es sind, also in der Wohnung, die wir jetzt sind, es ist eine wirklich wunderschönes, also das ganze Haus sind wunderschöne Wohnungen, die halt alle Parkett haben, 3 Meter hohe Decken und es gibt halt nur Holzöfen. Und das ist dann so ein Grund, dass sie dann vorschieben, dass sie das renovieren müssen. Also ich war dann auch beim Mieterverein, wo man mir erzählt hat, dass sie eigentlich nur Anrecht haben darauf, Heizungen einzubauen und nichts anderes. Aber was sie jetzt machen, ist komplette Grundrissänderung. Also sie reißen alle Böden raus, sie hängen die Decken ab, Grundrisse werden geändert, dass man, wenn man wieder einzieht, was sie einen versuchen auszureden, weil sie sagen, das wird teurer, worauf sie eigentlich kein Anrecht haben, dann ist die Wohnung eh komplett anders. Also man wird dann, man merkt einfach, wie die mit einem spielen und einfach einen so rausdrängen. Und diese Sozialwohnungen, wenn man jetzt sich diesen ganzen Bürokratie durchmacht, das ist erstmal schon ein paar Monate Arbeit irgendwie, dass man das mal durch hat, dann hat man halt nur Anspruch, also eine Person hat Anspruch auf 40 Quadratmeter und ich und mein Freund, wir leben noch nicht lange genug zusammen, deswegen haben wir keinen Anspruch darauf, zusammen zu wohnen, also solche Sachen. Ich meine, ihr kennt das. Ja, aber es ist schon interessant, also ich habe das bis jetzt nicht gekannt und dann wird man einfach so behandelt. Das ist so erniedrigend. Also das Sozialwohnung dann, naja, ja. Es ist ganz witzig, weil du also von dem Haus da gesprochen hast. Wir haben ja ein Treffen gehabt, wir haben tatsächlich dann ein Treffen angeboten bekommen, weil die Grünen einen Antrag geschrieben haben für uns, noch vor der Wahl, dass so ein runder Tisch eingerichtet werden soll. Und daraufhin sind wir dann eingeladen worden ins Amt für Wohnen und Migration mit jemandem von der Initiative der Genossenschaften war anwesend, jemand vom Kommunalreferat und jemand eben vom Amt für Wohnen und Migration und wir waren da anwesend. Und die Frau vom Kommunalreferat hat dann so im Gespräch erzählt, dass es ja auch total schwer sei, Mieter zu finden für solche Wohnungen, wie du sie beschrieben hast, weil sie der Meinung war, was wir alle irgendwie nicht glauben konnten, dass es in München niemanden gibt, der in eine Wohnung einzieht, wo ein Holzofen drin ist. So, also, oder wo die Toilette auf dem Gang ist, oder also sozusagen, wo die Toilette nicht in der Wohnung ist, sondern sozusagen noch auf dem Gang ist und dass sie da keine Mieter finden würde für diese Wohnungen und deswegen müsste man das dann sozusagen renovieren und dann eben schöner machen und dann wird es halt teurer so ungefähr. Also wo man sich auch denkt, in was für einer Welt leben die, ja? Also wir kennen glaube ich alle mindestens 20 Leute, jeder, die sozusagen ja, mit Kusshand irgendwie so eine Wohnung nehmen würden, wenn das irgendwie 200, 300 Euro im Monat kosten würde oder so, ja. Also viele haben dann auch noch sozusagen wahrscheinlich noch sogar so romantische Vorstellungen, Holzofen ist doch schön oder so, ja. Also ist doch viel schöner als eine Ölheizung oder irgendwie so eine Zentralheizung drin zu haben, aber das Kommunalreferat ist felsenfest dafür, dass sie nie keine Mieter für sowas, für solche Wohnungen finden würden, ja. Aber das mögen ja auch nicht die Flüchtlinge und auch nicht die Studenten. Und ich glaube, das war die gleiche. Ach, ich glaube, das ist nur so, dass sie stellt sich das halt so vor, glaube ich. Die war auch total genervt von der Pilotistraße, weil durch diese Aktion hat es denen so viel Geld gekostet und jetzt müssen sie sich um diesen Leerstand kümmern. Und genau, die hat das, war so voll mitleidig und diese Frau, die da immer noch in der Pilotistraße wohnt, die kriegt dann eine andere Wohnung und darf wieder in dieselbe Wohnung zurück und was das für eine Sauerei wäre, dass die dann wieder in dieselbe Wohnung darf, weil die, also die hatte überhaupt kein Gespür im Grunde. Aber erzähl mal Pilotistraße, was ihr da gemacht habt. Da haben wir einfach angefragt nach der Pilotistraße, weil es ja klar war über Goldgrund, über die Medien, dass das leer steht und dann haben wir eben, das war unser erstes Objekt, wir dachten, wir machen es jetzt erstmal in einem Objekt fest und wir wollen diese Pilotistraße Und dann hieß es immer, die Pilotistraße geht nicht, weil, warum genau? Weil sie irgendwann ein Konzept dann hatten. Also ja. Man hat lange gewartet, lange hat man nichts gehört und dann sozusagen, also ich glaube, der hier Josef Schmidt hat uns sogar noch im Wahlkampf geschrieben, er wird die zuständigen Behörden dahingehend anschreiben, dass sie unser Vorhaben positiv prüfen. Da ging es um die Pilotistraße noch. Genau. Genau. Und wir haben, wir haben sogar Miete gezahlt. Das könntest du erzählen. Ja. Du hast nämlich Miete gezahlt, das Einzigste. Wir haben, genau, wir, nicht als Einzige, oder? Ja, wir haben versucht, so eine symbolische Miete zu überweisen, weil wir irgendwann auf den Trichter kamen, wenn man 3 Monate lang, ich glaube 3 Monate waren es, sozusagen Miete für eine Wohnung bezahlt, auch ohne Vertrag, dass man automatisch dann einen Mietvertrag kriegen würde. Leider ist uns die GEWOFAG oder die Verwaltung der GEWOFAG kurz vor Überweisung der 3. Monat der Miete doch draufgekommen und hat uns die Miete dann zurücküberwiesen, ohne eine schriftliche Stellungnahme, warum kein Mietvertrag möglich wäre. Aber was mir jetzt gerade nochmal für ein Gedanke gekommen ist, diese ganzen Verwaltungsapparate und so weiter. Ich habe wirklich das Gefühl, und das war ja so ein bisschen das Thema heute auch, wie kann das organisiert werden, warum passiert das in der Stadt München nicht, aber in Hamburg beispielsweise, die Verwaltung steht sich da tatsächlich auch selber im Weg. Also auch wir haben das ja auch in diesem elendigen Schriftverkehr über Monate hinweg gemerkt, das wird von einem Referat ins nächste geschoben. Jeder sagt, der Nächste wird uns eine Antwort schicken, aber es passiert schlichtweg nicht. Wir haben jetzt diese oder letzte Woche die endgültige Absage vom Reiter jetzt bekommen, auch mit der Begründung, was ich auch ganz interessant fand, dass die aktuelle Zahl mit der diese 680 leerstehenden Häuser, Wohneinheiten sind nochmal was anderes. Darum ist die Zahl vielleicht höher, weil einzelne Wohneinheiten sind dann sozusagen die Wohnungen innerhalb der Häuser. Aber die Liste, die wir hatten, waren irgendwas mit 680 Wohnungen. Und laut ihm wäre das eine Leerstandsquote von unter 1%, schreibt er. Und das wäre wohl marktüblich, kommunenüblich. Ich habe keine Ahnung, woher er die Zahlen nimmt. Das ist wirklich die große Frage, was wir jetzt tun können. Also ich glaube, wir sind jetzt so an dem Punkt, wir haben jetzt den Brief bekommen und müssen jetzt tatsächlich überlegen, wie gehen wir weiter vor. Und darum war die Einladung heute auch eine ganz gute Idee, weil wir halt überlegt haben, wie können wir versuchen, andere Leute zu mobilisieren. Im Laufe der letzten Monate kamen natürlich immer wieder Freunde, Bekannte auf uns zu und haben gesagt, naja, klar, es ist eine interessante Sache, wir sind da dabei, können wir einsteigen, merken aber auch rein organisatorisch, dass diese Ziffer von 25, wobei da 5 oder 6 Kinder mittlerweile auch dazu zählen, rein von unseren Treffen und rein von den Aktionen, die wirklich zu planen, miteinander in Kontakt zu bleiben, das Ganze zu organisieren, einfach nicht so einfach ist. Also wir kriegen das gut hin, aber das noch zu erweitern, glaube ich, würde diese ganze Organisation und die Aktion noch erschweren sozusagen. Und wir hatten halt jetzt die Idee, wirklich zu gucken, Leute zu mobilisieren, die sich das vorstellen könnten, die auch an uns herangetreten sind, und haben dafür jetzt auch am 26. Oktober, es ist ein Sonntag, um 20 Uhr eben in der Liegsalzstraße nochmal ein offenes Treffen geplant, wo wirklich weitere Interessenten sich untereinander auch vernetzen können, um genau das eben zu versuchen, mehr Leute zu mobilisieren. Und wie ich jetzt heute die Woche erfahren habe, hat die Stadt München anscheinend jetzt etwas Geld locker gemacht für, es hat sich jetzt so eine kleine, wie nennt sich das, Agentur, eine Wohnagentur gegründet, die besteht aktuell aus 4 Leuten, die Gelder von der Stadt München auch bekommen, um alternative oder sonstige Wohn- und Initiativen zu beraten. Also das ist jetzt irgendwie das, was ich diese Woche gehört habe, finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz. Also es wird eigentlich immer nur weggeschoben, es heißt dann auch zu uns, wir sollen uns an Genossenschaften wenden oder wir sollen über die vorhandenen Modelle versuchen, was zu machen, wobei man schon dazu sagen muss, das sind alles auch, finde ich, immer elitäre Projekte, weil es einfach viel Geld auch braucht, um auch über Vogeno und solche Wohnprojekte selber was zu stemmen. Und das war ja auch unser Versuch, mit wenig Mitteln vielleicht was zu machen, nämlich mit denen, Leerstandshäusern zum Beispiel der Stadt München, die eh warten auf Verwendung, eben genau das zu verwenden, noch mit der Idee, zum Beispiel ein soziokulturelles Zentrum reinzubringen und so weiter. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sehr gerne mal mit dieser Mitbauzentrale Kontakt aufnehmen, was sie eigentlich machen genau. Also aus Eigeninteresse, aber auch aus Interesse, was eigentlich der Auftrag ist. Also die sitzen in der Stadt, also im Rathaus dann auch? Anscheinend oder? Nicht. Also anscheinend ist es eine Agentur, die wahrscheinlich also auch gegen Aufträge Beratungen durchführen, aber eben unter anderem auch Gelder der Stadt kriegen, um Wohninitiativen zu beraten. Also mehr weiß ich leider noch nicht. Also ich Mitbauzentrale, ja. Aber das zeigt halt auch, wie die Verwaltung irgendwie mit diesen eigentlich eher Ballast, nämlich und mehr, was anderes sind wir nicht, weil sie einfach nicht wissen, was sie mit uns anstellen sollen, umgeht. Jetzt kam die offizielle Absage und jetzt versuchen sie halt über sonstige Agenturen, wie auch immer, da die Leute zu beruhigen. Ihr könnt ja was machen, es gibt ja... Man hat schon das Gefühl, dass es eigentlich vor allem einfach an der Bürokratie scheitert. Absolut. Oder? Das ist einfach, also mir geht sich selber so verzetteln man und muss denken, ich, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Muss ich auch so ein bisschen vergegenwärtigen, dass das ja eigentlich, also wir haben es auch immer so versucht zu verkaufen, dass es auch einen Mehrwert gibt für die Stadt. Ja. Ja, also da stehen Häuser leer, da zahlt niemand Miete, die verkommen und jeden Monat, die weiter leer stehen, nicht beheizt werden, irgendwie Feuchtigkeit eindringt, steigen eigentlich die Kosten für eine mögliche Sanierung danach. Ja. Also da werden Häuser werden sozusagen verkommen. Es wird nicht Miete gezahlt und wir haben gesagt, wir gehen sofort rein, bauen sofort um, bezahlen auch was dafür, aber wir wollen natürlich irgendwie dann auch nicht die Marktpreise haben, weil das können sich selbst Genossenschaften nicht mehr leisten, in München irgendwie die Marktpreise zu nehmen. Und die Stadt tut so, als wenn wir sozusagen nur reiner Bittsteller wären, die irgendwie was absolut Unmögliches von ihr verlangen würden. Aber im Gegenteil, also sieht überhaupt nicht sozusagen das Potenzial, dass einfach auch über eine Eigeninitiative Leute sozusagen was in die Hand nehmen und sagen, okay, wir investieren da irgendwie Herzblut rein, wir investieren da wahnsinnig viel Arbeit rein, wir investieren wahrscheinlich auch noch im Endeffekt unser eigenes Geld mit rein, ja, und das von Freunden, aber die Stadt nutzt es halt nicht, weil sie sagt, nö, dafür ist kein Platz in München. Also das... Das sind alles Dinge, mit denen wir gerne über die wir gerne mit der Stadt ins Gespräch gekommen wären. Aber sozusagen dieser runde Tisch ist sozusagen nie eingerichtet worden. Man hat dann gesagt, okay, das Treffen, zu dem wir sozusagen eingeladen wurden, das wäre jetzt der runde Tisch gewesen. Wobei wir klar gesagt haben, wir wollen einen runden Tisch mit vielen Initiativen und sozusagen auch das dauerhaft installieren, dass man längerfristig drüber redet, war dann ein Treffen und damit war das für die gegessen sozusagen. Und das Problem bei den ganzen Fördermodellen ist, dass du natürlich in der heterogenen Gruppe irgendwie, wo wir auch Leute haben, bei denen sich das Einkommen sozusagen jeden Monat ändert, schwer in solche Fördermodelle reinpasst. Ja? Also du kannst sozusagen schwer sagen, okay, wir haben alle genau dieses Einkommen zwischen, was jetzt München Modell 2 ist oder München Modell 4 ist oder so und deswegen können wir ein ganzes Haus in diesem München Modell irgendwie realisieren. Also das ist immer wieder die Schwierigkeit, die man dabei hat und also deswegen war halt einfach das Ziel selbstverwaltet irgendwie und wir sind sozusagen Vermieter und Mieter gleichzeitig. Dann, ja. Wie war es denn bei der Lixhaltstraße genau, wie waren da dann die Konditionen, dass es geschafft hat? Die Lixhaltstraße hatte das Glück, dass es sozusagen noch ein bisschen vor diesem absoluten Westend-Hype war und es ein Haus war, was schon länger sozusagen von verschiedenen Leuten unterschiedlich genutzt wurde, also es war sehr bunt angemalt innen alles und der Eigentümer hat es dann sozusagen einfach profitabel verkaufen wollen, hat es nicht an eine Familie verkaufen können, dafür war es zu teuer, und er hat es aber auch nicht an irgendwelche Spekulanten verkaufen können, dafür war es zu klein. Und das war dann sozusagen der Moment, wo wir aufgetreten sind und ein guter Käufer waren und gesagt haben, okay, wir bauen noch ein Stockwerk drauf, dann können da auch 12 Leute wohnen, und das dann sozusagen bekommen haben zu, ja, damals haben wir gedacht, sehr teuren Preisen. Mittlerweile müssten wir wahrscheinlich das Doppelte zahlen dafür im Westend. Ja. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass wir alle 350 Euro Miete zahlen für unsere WG-Zimmer, wo halt dann alles mit drin ist, also Heizung, Strom, Internet, Telefon und so weiter. Was sozusagen in den Anfangszeiten vor 7 Jahren alle noch gesagt haben, pff, so groß sind die WG-Zimmer auch nicht, 350 Euro, ganz schön happig für ein soziales Wohnprojekt. Und mittlerweile ist es halt tatsächlich im Westend irgendwie ein Traum, ein WG-Zimmer für 350 Euro mit allem zu haben. Und wie war da eure Ausgangssituation? Hatte denn jeder so viel Kapital oder wie habt ihr dann die sozusagen eigentlich die Kredite oder so zusammenbekommen? Also ganz viel funktioniert natürlich über den bundesweiten Verbund. Es sind mittlerweile über 80 Projekte, die da drin sind. Das heißt, wenn sozusagen zumindest für die Anstoßzeit, wenn es dann wirklich ganz schnell um den Kauf gehen muss, kriegt man aus den alten Projekten, die schon lange etabliert sind, wo sich sozusagen ein bisschen was angespart hat, kriegt man Geld und sozusagen kann man über den Verteiler relativ schnell Geld akquirieren und dann Freunde, Bekannte. Und es ist halt, also der Spruch vom Mietshäuser-Syndikat ist immer lieber 300 Freunde im Rücken als eine Bank im Nacken. So, und wenn die halt 300 Leute 500 Euro leihen, kommt auch ein bisschen was zusammen. Ja. Und in dem Fall ist es so, dass wir ein Freund des Hauses war sozusagen, ist richtig wohlhabend. Und der hat uns sozusagen einen sehr, sehr großen Kredit gegeben. Und das war sozusagen dann auch ein bisschen unser Glück, dass es sozusagen sehr schnell dann auch gehen konnte, dass wir so schnell schon ein Kapital bekommen haben. Aber der Unterschied, das vielleicht noch zu betonen gegenüber einer Genossenschaft, ist, dass niemand wirklich, der da wohnt, eigenes Kapital mitbringen muss. Also bei einer Genossenschaft muss man immer Anteile kaufen. Man kann die dann über die Miete langsam auch zurückzahlen bei manchen Genossenschaften, bei manchen auch nicht. Aber man muss im Prinzip immer eigenes Kapital über kurz oder lang in eine Genossenschaft rein investieren, damit man sozusagen diese Anteile bekommt. Das ist im Mietshäuser-Syndikat nicht so. Ich bin eingezogen, ich habe meine 500 Euro Kaution gezahlt, hatte kein Geld und habe meine Miete halt gezahlt. Und mittlerweile habe ich dem Haus mal 2000 Euro geliehen, aber weil ich sozusagen ein bisschen was gespart habe und das dann lieber dort anspare als bei der Bank. Es muss niemand sozusagen, der in so einem Mietshäuser-Syndikatshaus wohnt, selber Kapital einbringen, damit sowas funktioniert, sondern das Kapital kommt aus ganz Deutschland teilweise halt. Ja. Aber das heißt ja zum Beispiel, euer Modell ist so ein Modell, wo niemand wirklich Eigentümer wird, sondern das immer in einem Pool von diesen Genossen, sagst du jetzt 80 Leute im Wohnverbund, ja. Ja. Oder 80 Häuser, ja. Mietprojekte, dass es sozusagen immer in diesem Verbund bleibt und verwaltet wird. Das, ja. Ja, genau, also die Hausverwaltung übernimmt im Prinzip die Hausbewohner. Also rechtlich sind wir nur Mieter, aber über unsere Vereinsmitgliedschaft sind wir sozusagen dann, der Verein ist Teilhaber, der GmbH ist dann sozusagen auch Eigentümer. Also, aber wenn ich ausziehe, habe ich keine Altersvorsorge, irgendwie Kapital erworben oder sonst was, sondern das ist tatsächlich einfach ganz knallhart so geregelt. Das soll nicht zum Spekulieren da sein, sondern es soll zum Wohnen sein und soll einfach auf Dauer günstige Mieten garantieren. Also. Also ich weiß von der Wogeno, dass sie teilweise ausgestiegen sind aus Bietverfahren sozusagen, also wo die Stadt gesagt hat, Genossenschaften first, so, also wenn eine Genossenschaft bietet, dann bekommen die das. Wenn sie sozusagen zum Marktpreis kaufen wollen, dann bekommt es die Genossenschaft, aber die Wogeno hat gesagt, tut uns leid, aber zum Marktpreis müssen wir so viel investieren, dass wir sozusagen, wenn wir einen realistischen Finanzplan machen, keine günstigen Mieten garantieren können. Und das ist halt bei städtischen sozusagen Gebäuden, die die Stadt veräußert, oder bei Baugrund, die die Stadt veräußert, einfach immer wieder so mittlerweile. Die Stadt steuert mittlerweile ein bisschen dagegen, dass sie sagen, man kann auch so ein bisschen bezuschussen, aber es ist immer noch der Marktpreis, der sozusagen das angibt. Und ich kenne Leute, die gesagt haben, sie würden gerne Wogeno oder andere Genossenschaften machen, aber woher jetzt die 5.000 Euro nehmen? Ja, woher jetzt die 10.000 Euro nehmen, die sozusagen die Einlage kostet, und so langfristig vielleicht auch noch nicht planen möchten, dass sie sagen, okay, ich zahle jetzt irgendwie die nächsten 20 Jahre meine Einlage in der Umlage über die Miete ab oder so. Ja, ja klar. Bei Wogeno, weil ich heute bei Wogeno geschaut habe, 1.500, glaube ich, kostet es, oder so ein Mitglied. Also was ich, also für mich jetzt auch jetzt nicht so lustig ist oder so. Also es war mir jetzt schon zu viel, weil du jetzt gemeint hast, 5.000, das ist ja dann noch mehr. Aber natürlich, diese Wartelisten sind halt Wahnsinn, und man hat jetzt auch nicht, man kommt da ja auch nicht gleich einfach da rein. Also da muss man lange hausieren gehen, bis man da irgendwo angenommen wird. Ist in der Wohngenossenschaft, ist Architektin, ist Mitglied seit über 10 Jahren und hat sich dann mal beworben und fällt natürlich auf eine Art wieder aus dem Modell raus, weil sie dann einfach schon wieder zu gut verdient. Das heißt, die Wogeno ist dann trotzdem tatsächlich auch, also das ist jetzt für uns alle vielleicht gar nicht relevant, weil wir es vielleicht schon brauchen könnten, aber im Prinzip ist es so, sollte man dann eben lange genug gewartet haben und dann aber ein anderes Einkommen haben, wird man da auch keine Wohnung bekommen, zum Beispiel bei der Wohngenossenschaft. Also dann nützt einem eine lange Mitgliedschaft auch nichts letztendlich. Ja klar, weil die Genossenschaften auch teilweise über diese ganzen Fördermodelle der Stadt natürlich gehen, München-Modell und so weiter, aber dann ist die Wohnung halt tatsächlich sozusagen gebunden an ein gewisses Einkommen, ja. Hat ja auch seinen Sinn, also will ich auch gar nicht dagegen sprechen, dass irgendwie jetzt irgendwie der am meisten bezahlt bekommt oder so, das wäre auch nicht das Tolle, wäre auch nicht das richtige Modell. Aber es ist halt, also langfristig ist es natürlich schon auch irgendwie so, dass man sagen muss, wenn man selbstverwaltetes Wohnen verwirklichen will, dann funktioniert es halt mit einer Genossenschaft vielleicht nicht ganz so gut wie in anderen Modellen. Ja. Wobei natürlich, also die Genossenschaften nicht unsere Feinde sind und so, also das... Die machen viel Gutes und versuchen auch viel Gutes. Und man aber auch kein negatives Meint, aber es kann halt passieren, dass man einfach nicht damit planen kann. Ja, also du kannst auch selbst nach 10 Jahren, selbst wenn du dran wärst, auch dabei bist, weißt noch lange nichts. Das meine ich eigentlich nur damit, dass es nicht planbar ist auf dem Amt. Ja, ich habe nochmal zu dem, was ihr vorher gesagt habt, ihr habt das Gefühl, dass die Behörden dagegen miteinander arbeiten und dass sie da quasi an die Grenze stoßen. Was sind jetzt eure Erfahrungen, was da mehr wiegt? Ist es wirklich die Bürokratie, gegen die ihr ankämpft, oder ist es der politische Wille der Stadt oder einfach das wirtschaftliche Interesse der Stadt? Also wenn du zum Beispiel sagst, ihr habt ihnen wirtschaftliche Entwürfe geliefert für die leerstehenden Häuser und ihnen gesagt, da kommt doch mehr rein, als wenn ihr sie leer stehen lässt, und dann wahrscheinlich doch das wirtschaftliche Interesse der Stadt ist, das halt einfach brach liegen zu lassen, bis sie es abreißen und dann einfach höhere Mieten zu kassieren, wenn sie es dann neu aufziehen und wenn sie da einfach dann, ja, ob Luxus oder Riesenluxus oder ein bisschen Unterluxus, wie auch immer, Wohnungen reinbauen, aber halt eben ganz sicher keine Sozialwohnungen, dass das halt einfach ein Interesse ist von der Stadt, gegen das sie ankämpft, und die Bürokratie halt vielleicht dann die Form ist, gegen die man dann, mit der man es dann zu tun bekommt, wenn man Anträge stellt und wenn man sich quasi da engagiert auf dem Gebiet. Oder wie sind da eure Erfahrungen, woran es eigentlich liegt? Also ist es wirklich ein strukturelles Problem von Bürokratie oder ist es einfach ein Beschluss, ein Interesse? Also ich glaube, es liegt nicht an der Bürokratie, sondern es liegt einfach an dem fehlenden politischen Willen. Das würde ich einfach mal so ganz knallhart sagen. Und es gibt ja nicht nur unser Projekt, sondern es gibt ja mittlerweile sogar eine Reihe von anderen Projekten, die, sage ich mal, medial aufmerksamer auf sich machen können, wie eben diese Goldgrundleute oder dieses Aktionsbündnis, wo es der Flüchtlingsrat auch mit dabei ist, irgendwie das Bellevue di Monaco, die da in der Müllerstraße oder in der Pestalozzi-Straße irgendwie auch gemischtes Wohnen mit Flüchtlingen oder was ich an den Start bringen wollten. und selbst die laufen mehr oder minder ins Leere. Also es ist einfach zumindest kein Wille in den Objekten, die jetzt im Gespräch waren, im Stadtzentrum was zu machen, und da ist einfach auch kein Weiterkommen. Es wird dann irgendwann jetzt irgendwie in der schweren Schreiterstraße ist irgendwas angeboten worden für irgendeinen Träger, jetzt für Flüchtlinge oder sowas, aber es ist einfach nicht der Wille da, irgendwie auch nur ansatzweise was zu versuchen. Es fehlt der Mut, und ich muss einfach so deutlich sagen, nach der Kommunalwahl, die wir jetzt haben mit einer schwarz-roten Stadtregierung, ist einfach auch überhaupt kein Hebel da, wo man, also sie müssen nicht mal mit uns, also sie die können uns einfach, also jetzt haben wir 6 Jahre lang, bis die nächste Wahl ist, warum sollten sie sich da in irgendeiner Form irgendwie aus dem Fenster lehnen? Also das ist echt ein bisschen bitter, und was ja die Andrea vorhin schon gesagt hat, also vor der Kommunalwahl haben wir frenetische Briefe bekommen und es war überall so toll und endlich, und sie sind genau das, was wir immer schon gesagt haben, und danach ist nicht mal mehr geantwortet. Also es ist so bitter, weil man sich so verarscht fühlt und ja. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass sie diese Häuser so absichtlich so runterkommen lassen, dass sie da ewig nicht renovieren. Also wo letztens dieses Foto von der Pestalozzi-Straße in der Zeitung war, wo ja eigentlich... Ja, sagt euch das was, die Pestalozzi-Straße ist in der Blumenstraße, dieses Eckhaus, das grüne Haus, wo so ein großes Graffiti drüben ist, das jetzt ungefähr seit 3... Ja. Genau. Und das steht schon ziemlich lange leer, und eigentlich hätte es so ein jüdisches Altersheim werden sollen, die haben aber was anderes gefunden. Nee, das ist aber auch nicht ganz die Geschichte, sondern na, ich habe das nur heute irgendwie zufällig, war so eine Runde, wo ich dann so, also dieses Haus, da sollte ein jüdisches Altenheim für Holocaust-Überlebenden gebaut werden. Allein über die Geschichte weiß man, dass diese Herrschaften schon relativ alt sind und nicht ewig lang warten können, weil dann gibt es es einfach nicht mehr. So, und die Stadt hat dieses Objekt angeboten, hat aber jetzt festgestellt, dass da ein neuer U-Bahn-Ausgang gebaut werden muss für Senninger Tor, und deswegen dieses Grundstück eine Zeit lang noch als Ausweich, blabliblo. Das heißt, die könnten dieses Gelände 2022 dann für das Altenheim haben. Ich meine, dann braucht man zumindest für die Holocaust-Überlebenden kein Altenheim mehr dahin bauen. Das ist also eine Frechheit. Und das Bittere ist, also es gab jetzt eine kleine Delegation, die da illegal reingegangen ist und das sich angeschaut haben, und die haben halt einfach auch Tatsachen geschaffen. Also die haben halt oben die Fenster aufgelassen, unten die Fenster im Keller kaputt gemacht, haben wirklich alle Installationen und was weiß ich einfach rausgerissen und kaputt gemacht, damit da auch nichts mehr stattfinden kann. Und als es diese Bestrebungen waren, jetzt da doch nochmal Druck zu machen, dass da was passiert, dann haben sie als erste Aktion die Tür jetzt zugeschweißt, damit da auch keiner mehr rein kann. Und also, ich meine, das ist... Aber also schon so, dass man denkt, sie machen es absichtlich unwohnbar. Ein Vorsatz, natürlich. Also wenn ich da die Fenster offen lasse und im Keller, ich habe die Fotos gesehen, wurden die Scheiben eingeschlagen, und zwar von innen, die sind nämlich von außen vergittert, also die kann man nur von innen kaputt machen. Also deutlicher kann man nicht sagen, dass dieses Ding mutwillig von den städtischen Verantwortlichen irgendwie unbewohnbar, unnutzbar gemacht werden. Und dieser Quatsch, der jetzt in der Zeitung zu lesen war, dass man quasi gar nicht mehr rein kann, weil es einsturzgefährdet sind, ist einfach ein Wahnwitz. Dieses Ding ist bis 2011 genutzt worden. Wir haben jetzt 2014. Das ist jetzt auch kein 100-jähriger Altbau, sondern das ist ein Bau aus den, lass mich nicht lügen, aber irgendwie 60ern oder irgendwas, was ich, lass es 50er sein. Also das ist von der Bausubstanz bis vor kurzem nutzbar gewesen. Also was soll das? Also das ist... Also man wird halt einfach, das ist das, was einem so bitter macht, man hat das Gefühl, man wird einfach ein bisschen verarscht. Also man wird einfach ins Leere laufen gelassen, und das macht aggressiv. Und so war es nämlich auch in der Pilotestraße, da haben sie auch das Fenster offen gelassen, und dann hat die Bewohnerin, die da noch wohnt, die Frau hat gemeint, dann haben sie so, irgendwas wollten sie reparieren, dann haben sie einfach die Holzböden rausgerissen. Also sie sind da schon ganz brachial mit dem Haus umgegangen. Dann hieß es kurz mal in der Zeitung, das Hinterhaus kann man bewohnen, dann haben wir sie angemietet. Symbolisch. Und dann hatten wir angefragt, und dann hieß es, nee, es ist wegen Brandschutz geht es nicht. Und dann konnte es aber doch wieder vermieten. Also im Grunde ist es immer so, ich glaube denen nicht, dass es nicht bewohnbar ist. Es ist garantiert bewohnbar. Und ich glaube, bei die Pilotis, die hat in der Pilotisstraße, hatte Goldgrund ja auch einen Architekten, der sich das angeguckt hat. Und dann war klar, dass es eigentlich bewohnbar ist. Also mit dem Anwalt, mit dem ich geredet habe, bei dem Mieterverein, der war auch so wütend schon, weil er nur noch Anrufe hat von überall, also vor allem von diesen städtischen Wohnungen auch, wo es einfach total klar ist, dass diese Briefe einfach Lügen sind. Also wo die wirklich nur Anspruch, also eigentlich entweder gar keinen Anspruch haben oder ganz wenig Anspruch, und dass die immer solche Sachen wie Brandschutz und solche Sachen einfach vorschieben und es einfach mal probieren. Also ich glaub, den Brandschutz lieben sie bei so Sachen. Ja, ja klar. Das ist halt das und die Dinge, die Papierfabrik, da hatten so viele Leute sich beworben mit Konzepten, so Künstler und alle möglichen. Und dafür, die haben es halt einfach leer stehen lassen. Und irgendwann ist es tatsächlich nicht mehr bewohnbar, weil verschimmelt und alles. Aber wenn sie halt immer geheizt gewesen wären, weil Leute da drinnen wohnen oder ihre Kunst da drin machen, dann wäre das ja auch nicht schimmelig geworden. Ich meine, ja, man kann wirklich sagen, dass es absolut so ist, dass sie das absichtlich machen. Und das, also sieht man in jeder und man sieht man halt, das Gefühl, also nochmal das, dass es noch eine Geldmacherei ist, weil man einfach sieht, wie die voll dahinter sind, sobald eine Gegend gentrifiziert, also sobald die was ich wert mein, ist. Die Pilotestraße kannst du vergolden, das ist mitten in der Stadt. Die Ding vergolden sie ja gerade, da die Papierfabrik da in der. Es wird ja für reiche Leute gemacht ja. Irgendwie. Und, ja, und im Westen sieht man es auch. Müllerstraße, das sind ja alles super Lagen. Ja, auf einmal arbeiten sie ganz schnell. Aber ich würde wahnsinnig gerne dazu was sagen, weil jetzt wird mir das ja auch ein bisschen zu jammerig und ich würde gerne eine Sache, weil ich war am Anfang nämlich da falscher Ansicht und habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Wir sind jetzt hier in einem Kunstprojekt auch vom Kulturreferat mitgesponsert und das ist ja auch vielleicht nicht eine absolute Zwischennutzung, aber es ist zumindest auch so was Ähnliches, ein bisschen. Ja. Und ich möchte ein kleines Beispiel von unserem Projekt zeigen, wo wir Erfahrungen sammeln durften. Ihr habt vielleicht von dem Projekt Kulturjurte mitgekriegt. Das ist so eine Jurte, die durch die Stadt wandert und auf städtischen Brachflächen sich aufstellt und dort dann immer einen Monat lang ein Kulturangebot macht. Und wir haben dieses ein Angebot bekommen, dort eine Veranstaltung zu machen, eben in dem Kegelhof, weil die dort gestanden sind und haben da eine Diskussionsveranstaltung gemacht über den Kegelhof und über eben alternative Wohnformen, pipapo. Und diese Betreiber, also diese Kulturkünstler, Zwischennutzer, haben sich dann nach der Veranstaltung, von der Veranstaltung, die sie gemeinsam mit uns gemacht haben, distanziert, weil sie natürlich auch Angst hatten, dann von der GWG keine, oder GW keine Zwischennutzung mehr angeboten zu bekommen. Und ich glaube, was wir anfangen müssen, ist A, frecher und eindeutiger zu werden, zum einen. Und zum anderen müssen wir auch genau aufpassen, weil du hast nämlich damals gesagt, hey, mit denen können wir doch nichts zusammen machen. Die haben doch damals irgendwie, als der Wagenplatz da weggekommen ist, irgendwie quasi den Platz danach übernommen. Aber weil das ist ja auch, wenn wir von Gentrifizierung und von dem reden wir ja eigentlich auch hier, dass Freiflächen oder Freiräume kaputt gemacht werden und alles irgendwie quasi nutzbar gemacht wird und quasi für uns immer weniger, in dem Fall dann wirklich nutzbar bleibt, finde ich, müssen wir gerade, wenn wir so in Anführungszeichen so ein Aushängeschild wie Subkultur, Kultur und sowas sind, aufpassen, mit wem wir was machen, wo wir es machen. Und ich finde, ich bin ein großer Freund, auch Sachen dann auch mal temporär zu machen, aber wenn sie dann zu dem, quasi mit dem, der Preis ist, dass man dann einfach sich das Maul verbieten lässt oder sich nicht mehr traut, irgendwie auch irgendwie gegen Stadtpolitik irgendwie Position zu beziehen, dann finde ich schwierig. Also das ist kein Vorwurf, den ich euch mache, aber ich finde es an dem Ort hier ganz gut, das mal zu thematisieren. Also wir müssen auch ein bisschen streitbarer werden, glaube ich. Und wir müssen uns auch öfters trauen, einfach auch andere Wege zu gehen. Also ich glaube, solange wir versuchen, mit denen da so einen Schmusekur zu fahren und immer nett nachfragen bei Papa, ob wir dürfen, da glaube ich, kommen wir nicht weiter. So haben wir noch nie was gekriegt. Also ich glaube, das geht jetzt natürlich auch in die Richtung, irgendwie dann irgendwie frechere Aktionen zu machen, bis hin vielleicht wirklich mal was zu besetzen oder irgendwie was zu thematisieren, weil ich glaube, sonst mit Jammern kriegen wir gleich dreimal nichts. Ich meine, mir ging es auch so, dass ich dann von der, also ich werde von der Stadt eigentlich rausgeschmissen aus meiner Wohnung, aber mache ständig Projekte, die von der Stadt gefördert sind, also wo ich jetzt auch seit Wochen oder ein paar Monate, also es ist erst seit ein paar Monaten bei mir, aber dass ich jetzt Druck gemacht habe, auch wegen Räumen und denen das auch so aufgebunden habe, dass ich, also um das, dass es denen überhaupt klar wird, was das für ein Widerspruch ist, jetzt in meinem Fall, aber natürlich auch generell. Und also bis jetzt, also ich habe der Andrea ja auch was geschickt, das ist halt genau derselbe Tonfall und so, wie ihr halt auch eure Antworten bekommen habt. Und ich weiß nicht, wie, also ich will es probieren, aber man hat halt das Gefühl, man wird halt, also erstmal, es wirkt es nett. So, ja, das finde ich total interessant, so ein Projekt, wenn man ein Haus übernimmt und was Kulturelles damit macht und da, das ist vielleicht schon interessant. Aber dann, ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich einfach rumgeschoben werde. Also, dass immer Mails einfach weitergeleitet werden an andere Leute und eigentlich gar nichts dabei rauskommt. Also, wo man, also, ja, wo ich das Besetzen jetzt eigentlich am sinnvollsten fände, aber wo man natürlich auch wahnsinnige Angst hat, also vor der Brutalität, so von der, von, also, weil man einfach die Geschichte auch kennt. Das ist halt die Frage. Also, deswegen fand ich euch jetzt am cleversten irgendwie, wie ihr vorgeht, also diese symbolische Besetzungen, und das fand ich sehr interessant, wie ihr das macht, dass das vielleicht so ein sinnvoller Weg ist, aber es müssen einfach viel, viel mehr Leute machen, das ist halt das Ding. Aber man muss halt noch unangenehmer werden. Ja, man muss schon noch unangenehmer werden. Ich meine, oder es müsste... Ja, klar. Ja. Ja, ihr habt ja viel. Die haben uns tatsächlich richtig gut begleitet und waren auch jedes Mal da. Also der Kastner von der SZ. Nee, das ist super, tatsächlich. Also wir haben die schon auch auf unserer Seite. Aber man muss tatsächlich, wie der Matthias sagt, einfach nochmal. Ja, aber da gibt es eine Reaktion von der Presse und dann gibt es vielleicht wieder und dann gibt es ein Thema. Ich meine, viele, die hier sitzen, haben auch gute Verbindungen zur Presse. Zum Beispiel, also wo man auch wirklich noch mehr an verschiedene Leute noch Aber also das allein kann es eben nicht sein, weil nee, es ist nicht diese Goldgrundfuzzis haben ja wirklich perfekte Kontakte zur Presse und die können da wirklich drauf, haben da die Prominenten, die sie alle einsparen können und selbst die kommen keinen Millimeter weiter. Also ich glaube, es muss schon eine Eskalationsstufe hinzukommen in irgendeine Richtung, dass da wirklich was passiert. Sind die noch aktiv? Ja, da war heute eben so ein Treffen. Also die... Naja, also der Erfolg war, dass das große grüne Haus in der Müllerstraße, wo unten auch dieser Fahrradladen drin ist, und der Bolzplatz, der eben direkt an das Glockenbach-Werkstatt gelenkt, dass das nicht abgerissen wird. Das haben sie geschafft. Ja, ja. Die anderen sind auch bewohnt teilweise noch. Aber die zwei älteren und meiner Ansicht nach auch die, sagen wir mal, erhaltenswerteren Häuser, weil die sind wirklich historisch und schön, die werden aber abgerissen. Das ist momentan der Stand. Da wird zwar noch ein bisschen gekämpft, aber das momentan sieht so aus, als ob sie die wegschieben. Naja, also es gab ja auch einfach Sachen, die rechtlich fragwürdig waren, wie zum Beispiel diesen ganzen Verkauf von Wohnungen an die Patrizier von, wer war das nochmal, das war die Bayerische Landesbank, glaube ich. Und ja, da gab es beim Auswahlverfahren Probleme, da war von vornherein klar, dass die Patrizier da einen Zuschlag bekommen wird. Und im Nachhinein war auch klar, dass diese Wohnungen gar nicht hätten veräußert werden müssen. Also das heißt, es gab einfach keine rechtliche Grundlage dafür und jetzt sind sie verkauft und machen kann man da relativ wenig. Also selbst wenn man dagegen klagt, wird es wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Also es ist rechtlich, glaube ich, also meine Einschätzung als rechtlicher Laie, wahnsinnig schwierig. Ja, aber du, ein runder Tisch macht nur Sinn, wenn du Entscheidungsträger und irgendwie auch mit dabei sitzen hast. Wenn die nicht kommen, dann ist, wir haben ja auch gerade einen runden Tisch, das ist prima. Also können wir noch öfters, also ich finde so Diskussionsrunden und sowas total wichtig. Wir müssen ja auch ein bisschen, aber ein runder Tisch heißt ja, dass du alle da im Prozess, die sagen, okay, wir wollen da was ändern, wir wollen das machen. Und wenn du von denen nicht ernst genommen wirst und die einfach nicht kommen, und es ist ja nicht so, dass wir frech gewesen sind, gesagt haben, ihr müsst jetzt kommen, sondern wir haben die eingeladen, wir haben sie gebeten und was auch immer. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und die kommen halt erst, wenn sie es für sich als notwendig erachten, dass sie kommen müssen, weil sie ansonsten irgendwie. Aber ich denke, das ist eine Frage, wie man es aufzieht. Also, wenn man einen Pass dafür hat, wenn man von einer Person vielleicht eine Zusage hat und so, wie ein bisschen gegeneinander ausspielt, dass man das schon inszenieren kann. Und ihr habt ja den Vorteil, dass wir bei der Presse dieses Programm haben. Also wir werden das auch noch weiterhin versuchen, aber das ist halt eine Strategie auf alle Fälle. Das nochmal. Die Antwort von der GWG steht noch aus, oder? Die haben uns ja nach der Kegelhof-Aktion hat die GWG uns sozusagen Schreiben geschrieben, dass sie uns gerne auch weiterhin irgendwie unterstützen und im Gespräch bleiben, was sozusagen Objekte angeht und haben gesagt, ja gerne, bitte nächste Woche oder so oder in 2 Wochen und die Antwort ist noch nicht da, also auch da wird sozusagen wieder gewartet und gewartet. Also wir sind schon so, dass wir uns weiterhin gesprächsbereit geben mit allen möglichen Vertretern. Aber der Brief von Dieter Reiter war jetzt relativ endgültig. Also es war einfach, es gibt dringendere Dinge in München, als irgendwie ein selbstverwaltetes Wohnprojekt zu realisieren und deswegen kein Interesse. Und das ist genau das, was im Prinzip so durch die Blume immer wieder durchgekommen ist. Man hat kein Interesse daran, kreative Lösungen zu finden. Also das ist ja das Ziel von so einem runden Tisch, auch mit den Bürokraten, mit den Juristen dann mal da zu sitzen, die sagen ja immer, ja, können wir nicht machen, weil da wir dürfen nicht verkaufen. Sagen dann, die GWG hat in ihrer Satzung stehen, wir dürfen nicht verkaufen. Wenn man einen runden Tisch hat, dann kann man sich hinsetzen und sagen, okay, was können wir für eine Lösung finden, dass ihr es vielleicht doch könnt. Oder wenn man Interesse daran hat, aber das Interesse ist halt nicht da. Also sagen, wir kriegen unseren Leerstand auch anders bespielt. In einer Stadt wie München, die Wohnsituation ist so und so und von daher brauchen wir uns die Arbeit nicht auch noch aufhalsen, dass wir irgendwie hier selbstverwaltete Wohnprojekte fördern. Ja, also das ist halt einfach, ist halt erstmal einfach Arbeit für sie und deswegen glaube ich, ist da erstmal sozusagen von der niedrigsten bürokratischen Ebene bis ganz oben hin sozusagen kein Interesse da, sich zusätzliche Arbeit aufzuhalsen und dass irgendjemand da mal auf die Idee kommt, ja, setzen wir uns zusammen, vielleicht gibt es ja doch eine Lösung, irgendwas zu finden. Vielleicht gibt es ja doch eine Lösung, eine alte Fabrik irgendwie an so ein Projekt irgendwie zu übergeben oder sonst was. Wie es halt in anderen Städten passiert einfach. Ja. Also Hamburg verbrannt irgendwie. Ein Riesenteil irgendwie wirkt die Stadt mit dran, dass es eine Genossenschaft übernehmen kann. Also solche Sachen passieren in anderen Großstädten, wo die Wohnungsmarktlage auch angespannt ist teilweise. Ja. Aber in München halt nicht. Ich glaube, was vielleicht sozusagen noch eine Strategie wäre tatsächlich nicht zu besetzen, sondern irgendwo drin zu bleiben. Also es gibt halt also ich habe auch eine Arbeitskollegin, einen Freund von mir, die in Schwabingen im Haus wohnt. Es ist über dieser Kneipe, wo viele Polizisten, glaube ich, auch immer abhängen in dieser Kneipe, mitten an der Münchner Freiheit sozusagen. Und das ist jetzt sozusagen, die haben einen Brief bekommen, wurde verkauft, ist halt nicht im städtischen Besitz, war immer Privatbesitz, ist jetzt verkauft worden an den nächsten Eigentümer und es ist relativ klar, dass da auch Luxus saniert werden soll und die Leute rausgeworfen werden sollen. Also wenn man schon in einem Haus wohnt, sich halt dann mal nicht vertreiben zu lassen und mal einfach also drin zu bleiben und alle Freunde zu mobilisieren, alle Bekannten zu mobilisieren, zu sagen, hey, da sind jetzt schon ein paar Wohnungen frei, die müssen ja nicht frei bleiben. Anstatt sozusagen in so einer Nacht- und Nebelaktion irgendwo reinzugehen, zu besetzen und dann vor dieser Überlegung zu stehen, was machen wir, wenn die Bullen kommen, werfen wir dann Steine oder zünden wir irgendwas an oder lassen uns raustragen oder keine Ahnung. Also sozusagen diese Angst dann vielleicht ein bisschen weniger zu haben, weil man von vornherein einfach klar hat, okay, ich wohne hier noch und ihr könnt mich nicht einfach loswerden und die anderen Wohnungen werden jetzt auch bespielt oder so. Nee, die ist jetzt sozusagen dabei, die anderen Mieter in dem Haus anzusprechen und irgendwie, also so zunächst mal vielleicht überhaupt in, im Haus irgendwie eine Gemeinschaft herzustellen. Die Leute von Goldgrund angefragt, dass sie ihr helfen tatsächlich. Und die darauf, also die hat die ja angesprochen und darauf ging diese Aktion los. Weil die wollte da nicht ausziehen, die hätte schon längst ausziehen müssen, weil das ganze Haus war schon leer und die wollte nicht raus. Und dann hat sie von denen erfahren durch diesen Bolzplatz und hat die angefragt und dann, und jetzt können sie, zwar das so in der Presse, jetzt können sie sie natürlich auf keinen Fall rausschmeißen. Genau. Ja, und das Haus, bei, wo ich jetzt bin, das wäre eigentlich der, das Perfekteste, um das zu machen, weil, also nicht nur ich, sondern alle, die noch drin sind, sind alles Leute, die volle Kanne dahinter wären. Also das sind mehrere. Also wir kommen gern vorbei, ist überhaupt kein Thema. Ja, nee, aber es wäre, also das denke ich mir jeden Tag gerade, dass das jetzt eigentlich, also genau derselbe Gedanke, dass man einfach drin bleibt und dass man sich, also ich rede jetzt auch schon viel mit den Nachbarn, wir sind jetzt, also es gibt ein paar, die schon, wo wir schon immer drüber geredet haben, aber wo man einfach schon merkt, dass wir einfach mehr miteinander reden und man bräuchte halt nur mehr Austausch miteinander, dass man das versteht, also wo die auch andere Sachen, also wo denen von der GWG natürlich gesagt wird, dass sie jetzt ausziehen müssen und bei den anderen sagt, das sind ein paar Monaten und dass es wegen dem und dem ist. Also es sind immer andere Gründe und wenn man sich zusammensetzt und drüber redet, dann wird das ja auch klar und da wird man auch wütender. Ja, und man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man damit natürlich auch im Prinzip der Stadt recht schnell schaden kann, weil es, also für mich ist es schon so rübergekommen, dass eine Stadt erst anfängt zu renovieren, wenn das Haus wirklich leer steht. Also diese nette Dame beim Kommunalreferat hat sogar... Bei uns haben sie schon angefangen. Ah, okay, und da habe ich mich auch... Okay, nee, weil die hat es wirklich als Argument herangezogen, dass ja diese Menschen, die halt dann in ihren Wohnungen drinbleiben wollen, eigentlich ja die Bösen sind, ja, weil die dann über 10 Jahre verhindern, dass das saniert wird. Und genau dann passieren natürlich so Sachen, dass ein Wasserschaden kommt. Eigentlich hätten die ganzen Wohnungen ja schon vor Jahrzehnten irgendwie wieder instand gesetzt werden sollen. Und das ging halt scheinbar nicht, wenn ein oder zwei Mieterinnen noch drin sind. Also fand ich auch sehr perfide. Ja, also was ich auch perfide fand, war, dass sie, also die bohren halt die ganze Zeit, also so richtig massiv bohren schon bei den leeren Wohnungen und dann bin ich und der also meine Freunde sind halt, waren extrem wütend dann und sind rumgelaufen und haben halt alles gefilmt und fotografiert und dann, also die Wohnungen waren eh alle offen und die Bauarbeiter waren drin und dann waren sie natürlich gleich, haben sie gleich irgendjemanden angerufen und meinten, das ist keine Baustelle, das ist keine Baustelle, aber wo ist der Bauleiter? Und so. Und dann innerhalb von 20 Minuten war die GWG auf einmal da, also mit die Frau, mit der wir auch zu tun haben, weswegen wir raus müssen. Eine sehr hübsche kleine Blonde, die sehr clever ist, wie sie mit Leuten umgeht, weil sie sehr charmant sein kann und einfach immer nett bleibt. Und die haben einfach gesagt, dass es keine Bauarbeiten gibt. Und es war halt alle paar Tage so, also vibrierende also Bohrungen, wo wirklich das ganze Haus vibriert hat. Also solche Sachen jetzt nur so als Beispiel, aber einfach der Umgang mit Leuten, also wo sie einfach eigentlich die Leute rausekeln. Und genau, und mit dem Haus jetzt ist es auch so, dass ich beim Kulturreferat auch gesagt habe, dass ich dieses Haus, also so ähnlich wie ihr das versucht habt, gesagt habe, dass ich das Haus übernehmen würde mit mehreren Leuten und dass wir das auch selber renovieren würden und bla bla bla, halt auch als kultureller Raum auch nützen, aber auch als Wohnraum. Und dann haben die anscheinend auch bei der GWG angerufen, aber es wäre halt zu weit fortgeschritten, weil es schon eine Baustelle wäre. Also es ist Ja, aber es wäre schon eine Idee, also finde ich schon interessant, das mal zu machen. Also es wäre so, ich glaube, das wäre wirklich so ein Haus, wo es Sinn machen würde, weil einfach wirklich viele noch drin sind, die wirklich dahinter wären. Vor allem München hat ja noch gar keine Vergangenheit. Also Berlin und Hamburg hat ja zumindest noch eine Vergangenheit, wo irgendwas, also wo Hausbesitzen und sowas schon mal gab. Aber München war es ja, wurde ja immer brutalst vorgegangen. Also so eine Vergangenheit gibt es ja auch nicht mal. Also nicht, dass es nur darum, es geht ja wirklich nicht nur darum. Es geht ja eigentlich einfach um die Stadt zu stoppen, einfach. Wie sie gerade agiert. Oder? Aber das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, wenn du keine Tradition hast, was das betrifft, und keine Erfolgserfahrungen hast, dann macht es halt auch schwierig, quasi Folgeprojekte zu haben. Und ich meine, München, unser selbstverwaltetes Jugendzentrum, ist im Besitz der Stadt und wir tun nach jeder Party wieder aufräumen und am nächsten Tag wieder aufbauen. Und ansonsten, also wenn wir jetzt an Köln oder was weiß ich, denke, die haben halt einfach geschafft, dann auch wirklich der Stadt immer wieder Sachen abzutrotzen und die gibt es einfach und die existieren nach wie vor. Oder selbst wenn du nach Nürnberg schaust oder sowas, es gibt einfach in anderen Städten einfach Erfolgserlebnisse und die fehlen uns ein bisschen. Also das ist, aber ich will jetzt auch nicht wieder ins Jammerhorn stoßen, aber das ist halt einfach so ein bisschen mau. Liegsalz haben wir, okay. 12 Personen. Krass, aber ein sehr schöner Laden. Kann man auch Veranstaltungen machen. Ich mache das gern da. Wir. Das ist scheiße teuer, stimmt. Aber die Kaffeemaschine ist sehr gut. Also ich glaube, wir können auch jetzt hier in einen lockeren Austausch treten und müssen jetzt, ich will jetzt nicht eure Veranstaltung hier von oben beenden, aber ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen den Zenit überschritten. Du wolltest eigentlich noch Bilder zeigen, oder? Ja, aber das ist ein bisschen albern, wenn ich jetzt eine Veranstaltung, die ein anderes Thema hat, und am Schluss noch was draufsetze. Das müsstet ihr dann entscheiden. Pause. Wir müssen es den Flüchtlingen gleich machen. Wir müssen Grenzen überschreiten. Das war sehr schön. Und dann sind wir einfach da und dann gehen wir auch nicht mehr weg. Nein, ich habe eine Doppelfunktion in Anführungsstrichen. Ich arbeite auch beim Bayerischen Flüchtlingsrat. Und wenn wir über Wohnen reden, bietet sich das natürlich auf. Aber wir können jetzt natürlich auch eine Pause machen und ich erzähle dann noch eine Viertelstunde was. Wenn ihr Bock habt, ich kann die Viertelstunde jetzt machen. Wir hören dann auf. Das müsstet ihr jetzt entscheiden, ganz eigenverantwortlich. Wir müssen gar nichts machen. Pause? Also mich würde es schon interessieren. Dann machen wir jetzt 10 Minuten, ich verspreche, es wird nicht länger und dann ist Schluss. Und dann können wir Bier trinken und hier. Ja. Also ganz kurz, also zum einen, was? Ich weiß, ihr wollt rauchen, geht runter, hocke ich hier allein da, schaue ich doof aus. Pinkelpause, ach, jetzt wird ein interessanter Versuch. Ich mache es auch ganz kurz. Ich will jetzt gleich den Märchenonkel machen. Also wir, zum einen habt ihr ja mitbekommen, das letzte Woche war es ein großes Thema. Wir haben auch jemand, der beim Kreisjugend in dem Tent gearbeitet hat. Du kannst ja dann sicherlich dann noch quasi die heiße Phase, was das Tent betrifft, aber insgesamt wird ja momentan medial ziemlich inszeniert, dass wir, das also, was heißt inszeniert, in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Bayern-Kaserne ist absolutes Chaos ausgebrochen. Es haben am Wochenende Leute irgendwie unter freiem Himmel übernachten müssen und es funktioniert einfach gar nichts mehr. Und es spottet jeder Beschreibung und jetzt hat Herr Reiter die Notbremse gezogen, zumindest medial gut verbreitet und hat die Erstaufnahmeeinrichtung geschlossen. Also in der Bayern-Kaserne erstmal wird niemand aufgenommen und angekündigt, dass jetzt Zelte aufgestellt werden und dass die Stadt jetzt die Regie übernimmt. Was jetzt erstmal gar keine schlechte Nachricht ist, vielleicht passiert dann jetzt auch mal was. Was ich gerne erzählen würde, wäre quasi, was A den Leuten danach passiert, wenn sie diese kurze Phase der Erstaufnahme hinter sich gebracht haben und vor allem, wie gesagt, ich mache es echt ganz kurz, wie die Verhältnisse in Bayern ausschauen. Warum ich das kann, liegt daran, dass wir letzte Woche am Montag mit einem Wohnmobil gestartet sind und haben ganz Bayern bereist, als sogenannte Lagerinventur und haben stichprobenartig an jedem Tag in einem der Regierungsbezirke zwei Flüchtlingsunterkünfte besucht. Und warum das jetzt super zu der Veranstaltung passt, nämlich was wir jetzt hier gerade besprochen haben, dass die Bürokratie alles unmöglich macht und man tausend Hürden nehmen muss, um überhaupt irgendwie Wohn- und baurechtlich irgendwas machen zu können, dann kann ich sagen, was Flüchtlinge betrifft, gelten diese Sachen alle überhaupt nicht. Also es ist momentan insofern, also früher, also bis vor kurzem war die Unterbringung von Flüchtlingen allein in der Hand des Freistaates, war eine staatliche Aufgabe und die Kommunen und die Landkreise waren von dieser Aufgabe entbunden. Seit kurzem oder seit vielleicht eineinhalb Jahren ist es anders, das heißt, der Staat kriegt die Leute nicht mehr unter und jetzt müssen die Kommunen und Landkreise ran und die werden dazu gezwungen. Das heißt, der Landratsamt XY sagt, am Freitag bekommt ihr 100 Leute, steckt die irgendwo hin. Und ab diesem Moment gilt gar nichts mehr und wir haben in dieser Woche Immobilien gesehen, Häuser gesehen, die eigentlich jeder Beschreibung spotten und man sich kaum vorstellen kann, dass dort überhaupt jemand leben kann und das ist alles möglich. Also man kann Leute in Garagen unterbringen, man kann Leute, also das Skurrilste, was wir gesehen haben, ist aber allerdings Erstaufnahme, aber das ist vielleicht, mit dem möchte ich anfangen, das kann ich euch auch zeigen. In Fürth, das ehemalige Möbelhaus Höffner, Höffner ist ein Begriff, große Möbelkette, in Fürth steht so ein Möbelhaus aktuell leer und dort haben sie eine Etage, nämlich das Erdgeschoss für Flüchtlinge hergerichtet. Jetzt bräuchte ich den Technikmensch, dann kann ich es euch auch zeigen. Technikmensch ist unverschämt. Wie heißt du? Technikmensch. Also Technikmensch macht uns das Zeug. Ich kann da zwar mit Internettechnik, jawohl. So, sieht man was? Ah, das ist aber ziemlich klein, schade eigentlich. Seht ihr es trotzdem? Das ist das Möbelhaus von außen, da ist ein Bauzaun drum und das ist das Möbelhaus innen. Diese drei Fenster sind die einzigsten Fenster, die es in diesem Haus gibt. Da sind ein paar Tische aufgestellt, da ist eine kleine Teeküche und diese wunderschöne Spielecke in der Ecke. Das ist quasi auch in diesem Erdgeschoss kantinenartig Tische, eine Theke. Und was ihr hier seht, das sind quasi abgetrennte Wohnparzellen. Hier wohnen 480 Personen. Und zwar Leute, die ganz frisch gekommen sind, die in dem Fall in Zirndorf bei Nürnberg ankommen und dann von dort in Busse gepackt werden, hierher gebracht werden. Und ihr müsst euch vorstellen, 500 Leute in einem Raum. Um 22 Uhr wird dieses Neonlicht ausgeschaltet, um 8 Uhr in der Früh wieder angeschaltet. Hier seht ihr eine Gruppe von Menschen, die sich quasi anstellt, um sich quasi Essen abzuholen. Da ist dann so eine kleine Theke. Und hier hinten sind die Wohnbereiche. Die Wohnbereiche, das sind diese Stockbetten, die hat der Möbel Höffner kostenlos zur Verfügung gestellt, genauso wie er das Haus kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Und da müssen die Leute quasi so lange aushalten, bis sie vollständig registriert sind. Also wer kommt, der kriegt einen Gesundheitscheck und muss sich dann registrieren lassen und dann wird er in ein System eingegeben, Crashkurs in bayerischer Asylpolitik. Und in diesem System wird dann festgestellt, ob er in Bayern bleibt oder in ein anderes Bundesland geschickt wird und wo er dann hinkommt. Und die Zeit ist normalerweise in ein paar Tagen oder Wochen, aber die Leute, die jetzt hier wohnen, sind seit Eröffnung dieses Möbellagers, Möbelflüchtlingslagers, wohnen die hier. Das sind die schönen Abtrennvorhänge, das sind die sanitären Einrichtungen, die befinden sich auf dem Hof, sind aber nicht überdacht, also sprich, wer aufs Klo geht, muss durch den Regen und wer von der Dusche kommt, durch den Regen wieder zurück. Und es sind halt zum Beispiel für 240 Frauen 12 Duschen, also äußerst prekär. Das ist quasi die Erstaufnahmeeinrichtung. Und ich würde euch jetzt zwei Sachen noch zeigen, einfach damit ihr so eine Vorstellung davon bekommt. Und wir haben da eben diesen Blog, wo wir unsere ganzen Erfahrungen reingemacht haben. Ihr könnt es gern selber nachlesen. Wir bleiben in Mittelfranken, wo Fürth ist, und schauen uns dieses Ding an. Das ist Huppmersberg. Das ist ein ehemaliger Landgasthof in der absoluten Provinz. Also das ist wirklich, spottet jeder Beschreibung. Man muss also fährt wirklich durch Hügel, durch Landschaft und dann ist da so eine Kirche mit irgendwie 5 Bauernhöfen. Da ist dieser Hof, Gasthof, ehemalig, nicht mehr in Betrieb. Da leben 20 Menschen. Hinter dem Haus sind schon die Kühe. Es stinkt gotterbärmlich nach Kuhmist und auch in dem einzigsten Aufenthaltsraum sieht man, hängt Fliegenpapier und die Fliegen sind dort auch da. Das sind die Bewohner, es sind irgendwie 20 Leute, 16 junge Männer und 4 ältere Damen. Das Schlimme ist, die sind alle völlig am Ende, weil es gibt in diesem Haus auch kein Handyempfang. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist irgendwie in 4 Kilometer Entfernung Fußmarsch und in 7 Kilometer Fußmarsch Entfernung ist der nächste Bahnhof, respektive Bushaltestelle, von der man dann irgendwie nach Nürnberg oder sonst wohin fahren könnte. Freizeitmöglichkeiten sind aber angebracht. Hier ist ein Basketballkorb. Dieser Mann hat uns dann seinen Ausschlag gezeigt, weil es ist wirklich in diesem Haus ein unglaublich seltsames Klima. Es ist feucht. Wir haben vorhin vom Brandschutz geredet, der große Hinderungsgrund für jedes Projekt. Wenn man es mal angehen möchte, hier spielt Brandschutz überhaupt keine Rolle. Es gibt keine Notausgänge, keine Mindesthöhe oder was weiß ich in diesen Räumen ist eingehalten, aber trotzdem geht es. Das ist die Waschmaschine in der Herrentoilette, die alle benutzen dürfen. Das sind die Kühe gegenüber. Das bin ich, nein. Ein seltsamer Mann. Nein, aber wenn wir das Bild haben, die Frau, die Ilona ist, eine Frau aus Serbien, die da sitzt, obwohl ihr Sohn irgendwie auch in Deutschland ist und in Forchheim festsitzt und die hat irgendwie Herzprobleme, vor kurzem eine Operation gehabt und hockt da und kann nichts machen und ist völlig am Ende und muss da sein und hockt vor dem Haus. Das ist die eine Geschichte. Dieses Ding hat irgendeinen ehemaligen Bauern gehört, der hat es quasi vermietet und man muss wissen, dass quasi für jede Person, die da wohnt, kriegt der Betreiber eine Tagespauschale. Wenn er noch Vollpension mit anbietet, kriegt er mehr und das sind ungefähr, das können bis zu 25 Euro sein, wenn er das Essen mitmacht, aber sagen wir mal 20 Euro. Das ist wirklich gutes Geld, das man da verdient und man muss keinerlei Qualitätskriterien, oh jetzt kommt was Schönes, erfüllen. Das führt zu völlig absurden Sachen. Die absurdeste, die zeige ich euch jetzt und dann seid ihr erlöst. Oberfranken, ein Landhotel, nämlich das Landhotel Friesen. Das ist der Eingangsbereich. Ich glaube, man nennt das Toskana-Stil. Ein wunderschönes Anwesen irgendwie in der Pampa an so einem Hang. Nennt sich Landhaus Friesen, Hotel und Restaurant. Wir sind da hingekommen. Wir hatten irgend so ein Studentenfernsehteam dabei und sind von dem Betreiber, ein gewisser Herr Winfried Dull, empfangen worden. Und der hat dann gleich, ja, möchte uns gleich rumführen. Super properes Haus, ich glaube, man sieht es jetzt auch gleich ein bisschen. Also das ist der Gastraum. Hat uns dann erstmal übers Gelände geführt, gezeigt, dass der Müll ganz hervorragend getrennt ist und alles picobello ist. Und er habe es den Flüchtlingen beigebracht, dass sie jetzt auch richtig ordentlich Müll sortieren können. Und sie hätten gemeinsam Regeln entwickeln, an denen sich alle halten müssen. Es wird alles super klappen und die Leute müssen einfach nur richtig geführt werden und dann wird es schon funktionieren. Und er hat sie auch zur Reinlichkeit geführt. Und lange Rede, kurzer Sinn, dieser Typ ist ein totaler Choleriker, der da eine kleine Schreckensherrschaft inszeniert hat, nämlich die 35 Personen, die in diesem wunderschönen Landhotel wohnten. Es ist wirklich, die Zimmer sind okay. Ich habe noch keine Flüchtlingsunterkunft gesehen, wo alles so guten Standard oder sowas entspringt, aber die müssen da Hotel spielen. Also der hat sein Lebenstraum war irgendwie dieses Toskana-Hotel im Fränkischen, was nicht funktioniert hat und vor dem Konkurs hat ihn die Idee gerettet, dass er dort eine Flüchtlingsunterkunft installiert und die Leute müssen da parieren. Die spielen jetzt quasi jeden Tag seine Hotelgäste, kriegt dafür irgendwie, also im Jahr eine 250.000, also seine Existenz ist Gott sei Dank gesichert. Aber um zu zeigen, diese Willkür, wie schlimm es ist, wer dem widerspricht und wer dieses Spiel nicht mitspielt, der wird umverteilt. Und dann halt in die ganz schlimmen Teile. Der kann auch Einfluss darauf nehmen, wer kommt. Er sagt halt, Roma will ich nicht, ich will nur die jungen Männer aus Somalia und was. Und arbeitet auch sehr gut mit den Ausländerbehörden zusammen. Es ist wirklich ganz skurril. Also hier spielen sie Frühstücksbuffet. Und das ist das Absurde. Also ihr seht, das Zimmer ist total in Ordnung, aber das ist ein Doppelbett. Und da wohnt der äthiopische Hausmeister mit irgendeinem anderen Äthiopier. Also man wird mit irgendjemand in ein Bett gesteckt und muss da wohnen. Ich glaube, sie werden auch gezwungen, die Betten so schön zu machen. Also das ist, kann ich sagen, und hier sieht man auch Speisen und Wohnen in der fränkischen Toskana. Das ist die Gattin vom Wirt, irgend so eine Botox-Lady. Also Entschuldigung, das war nicht, nicht despektierlich, sondern die sah wirklich so aus. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also was wir erlebt haben, ist halt einfach, dass A, für die Flüchtlinge keinerlei Standards gelten, dass sie halt wirklich unter den widrigsten Bedingungen leben müssen und gleichzeitig irgendwie es an Sozialbetreuung jeglicher Art, in ernsthaften Art total mangelt und die Situation im Argen ist. Genau. Das war jetzt ein blöder, ja, jetzt habt ihr einen kleinen Crashkurs bekommen. Damit will ich es gut sein lassen. Oder? Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch allen.